in den geschlossenen Reihen aus dem Glock heraus. Thank you. Dorf und ich hab 1, 2, 3, 4 Bitches im Haus. Meiner Buchbringer sehen wir Ufos aus. Ich bin noch 1, 2, 3, 4 Bilder. Ich bin noch 1, 2, 3, 4, 5 Bilder. Ich mach große Augen bei meinen Schwillen. Deine Ansicht ist hier, will wieder chillen und absaugen. Bis ich fahr mein Film. Ich hab 5, 6, 7, 8. Flaschen am Start, ach, Stoff, bin ich drauf, Stoff, was ist drin? Mein Plan, wir haben ein komisches Bett. Lil' kleine FX, nur meine Musik. Friends, but ik vind het zo erg dat ik bijna deze steen hier door die ruit heen zou keimen. Weet je wat, ik moet ook gewoon. Ik hoef niet meer voort in die harde ruit. Maar het zit een mooie sterren. Hier blauw bloed, check mijn diadem. Ik ga lekker zitten.